aufs Zimmer bringen. Übung 12a. Hören Sie. Dialog 1. So, Frau Dotzer, hier bitte links. Hier? Ja, und hier links ist Ihr Zimmer. Ah. Dialog 2. Frau Kordel, hier geradeaus bitte. Dann rechts bitte. Ihr Zimmer ist hier rechts. Dankeschön. Bitte, treten Sie ein. Danke. Dialog 3. Hier entlang bitte, Herr Strauß. Geradeaus. Hier? Ja. So, hier links ist Ihr Zimmer. Vielen Dank. Dialog 4. Frau Grill, hier rechts bitte. Hier? Ja, und links ist Ihr Zimmer. Danke.